Am 18. März wurde das Weißrussische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag von Genossen Kim Il-sung in Minsk gebildet. Das Vorbereitungskomitee beschloss, durch Massenmedien das heilige revolutionäre Leben und die unsterblichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung zu propagieren und die verschiedenen politischen und kulturellen Veranstaltungen wie Festmeeting zu organisieren.